Wenn Deutschland und Frankreich mit einer Stimme sprechen, dann ist das gut für Europa. Besonders nach der Rekordenthaltung bei der Europawahl ließen sich Sarkozys Worte ergänzen. Frankreichs Präsident und die Kanzlerin übten sich wenige Tage vor den EU- und G8-Gipfeln demonstrativ in Einigkeit. Angela Merkel: Und deshalb unterstützen Frankreich und Deutschland die Kandidatur von José Manuel João Barroso. Aber wir sagen auch, wir wollen über das Programm sprechen. Wir sind auch der Meinung, dass dieses Programm sehr eng mit dem Parlament abgestimmt sein muss. Und deshalb werden wir jetzt eine kluge Vorgehensweise wählen, die dazu führen kann, dass, wenn das Parlament das möchte, eine Wahl des neuen Kommissionspräsidenten noch im Juli erfolgen kann. Wer dann welches Ressort in der noch nach dem Vertrag von Nizza zu bestimmenden EU-Kommission übernimmt, war wohl Gesprächsgegenstand, sollte aber nicht an die Öffentlichkeit. Ich habe ja in Deutschland bereits des Häufigeren gesagt, dass ich mit niemandem bis jetzt Gespräche über eine mögliche Kommissarstätigkeit geführt habe. Deshalb hat Wolfgang Schäuble und das Innenministerium heute auch mitgeteilt, dass das alles wirklich frei erfunden ist. Frei erfunden. Bundeskanzlerin Merkel dementierte also zunächst die Kandidatur von Innenminister Wolfgang Schäuble, den Präsident Sarkozy als ehemaligen Ressortkollegen aber sehr schätzt. Je pense que Monsieur Schäuble est un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Bon. Mais nous avons bien dit quelque chose avec Madame Merkel. Aber sie hätten sich mit der Kanzlerin darauf verständigt, nicht heute die Kommissare zu bestimmen. Noch Landwirtschaftsminister Michel Barnier, demnächst Europaparlamentarier, steht gleichwohl auf Sarkozys Kandidatenliste auf Platz 1, wie der Präsident unverhohlen mitteilte. Frankreich wird Deutschlands Kandidaten und Deutschland umgekehrt Frankreich stützen, so die Absprache, und Einigkeit herrschte auch darüber, dass auf dem EU-Gipfel die Zugeständnisse an Irland, etwa ein Kommissar pro Land, so formalisiert werden, dass der Lissabonner Vertrag in einem zweiten Referendum im Herbst vom irischen Volk angenommen werden kann. Auch bei der stärkeren Regulierung der Finanzmärkte und dem Klimaschutz wollen Merkel und Sarkozy weiter an einem Strang ziehen. Die Empfehlungen des Larosière-Berichtes sollen ohne Abstriche umgesetzt werden und der für Kopenhagen Ende des Jahres vorgesehene Gipfel zur Verringerung der Treibhausgase zum Erfolg geführt werden. Europa sei beim Klimaschutz Vorreiter, so die Kanzlerin, aber wir werden natürlich auch darauf achten, dass andere Länder nicht in der Wirtschaftskrise sozusagen den mangelnden Klimaschutz als Vorlage nehmen, um anschließend Europa wirtschaftlich auch in die Bedrängnis zu bringen. Und deshalb denken wir hier über die verschiedenen Maßnahmen nach, wie man an dieser Stelle Europa auch schützen kann. Über etwaige Sonderzölle zu entscheiden, diese Frage stellt sich jedoch erst in einigen Monaten oder im nächsten Jahr. Zunächst will man den Druck auf die USA und die Schwellenländer erhöhen. Zeit geben wollen sich Deutschland und Frankreich übrigens auch noch beim Sorgenkind A400M. 6 Monate will man nach erheblichen Verzögerungen EADS nun nochmals geben, um den Plan für dieses Militärtransportflugzeug zu überarbeiten.